Abschnitt 15 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Meine Tätowierungen. Erster Teil. Mein Zimmerkollege Heinrich, dessen 40 Schlägermensuren und 35 Säbelpartien, sein Gesicht in ein Pepita-Muster, seine Schädeldecke in Hackepeter und seinen Körper in die Bilderbeilage eines chirurgischen Lehrbuchs verwandelt haben, mein Zimmerkollege Heinrich also schüttelt verächtlich besagten Hackepeter, wenn ich mit entblößtem Oberkörper am Waschtisch stehe. »Es ist mir unerfindlich«, sagt er, »wie man sich so zurichten lassen kann.« Auch der pensionierte Postverwalter Anton Schissling, der von Gewissensbissen zernagt ist, weil er sich einst beim Briefmarkenverkauf zum Schaden einer Partei um 15 Pfennige verrechnet hat, hält meine Tätowierungen für unklug. Im Dampfbad beteuerte er mir, er würde sich niemals so etwas machen lassen. Wenn ich einmal einen Mord begehe oder etwas Ähnliches, so würde mich jede Polizeibehörde der Welt sofort agnoszieren können. Ganz dasselbe äußert der Hasenscharten-Willi, der wirklich mit der Polizei zu tun hat, ist er doch in Rom und Stockholm wegen Falschmünzerei, in New York wegen Scheckfälschung und in Berlin wegen Hehlerei und Betrug verurteilt worden, insgesamt zu 18 Jahren. Wenn er heranhumpelt, zum Glück hört man seinen Klumpfuß schon von der Ferne aufs Straßenpflaster schlagen und das Muttermal auf seiner Wange funkelt auf 50 Meter, weiche ich ihm schnell aus, denn er verhöhnt mich beständig. Haha, ich bin nicht so dumm, mich tätowieren zu lassen, um es der Polizei leicht zu machen. Meinem Kompaniechef, der vom Tage seiner Geburt an ein Medaillon als Amulett am Halse trägt, war es unbegreiflich, wie man sich tätowieren lassen könne. Schon der Gedanke, zeitlebens das gleiche Ding auf dem Körper zu haben, würde mich rasend machen. Allgemeingültige Grundsätze hat meine Freundin Lou. Am Körper, den uns Gott gegeben hat, soll man nicht herumbasteln. Dabei rümpft sie ihr herziges Stumpfnäschen, für das sie im vorigen Jahre dem Professor Josef, ohne mit der Wimper zu zucken, 150 Dollar bezahlt hat, während sie es unverschämt findet, dass der junge Arzt in der Charité 5 Mark dafür verlangte, dass er die Ohrläppchen ihres Töchterchens durchbohrt hat. Zwei winzige Löcher für die Ohrringe. Ist das nicht ein Nepp? Herr Sigmar Wreschowinski ist böse auf mich, weil ich von seiner Empfehlung an einen Enttätowierer keinen Gebrauch gemacht habe, ja, mich von neuem tätowieren ließ. Sie werden es schon bereuen. Ich habe auch solche Dummheiten gemacht, als ich noch Pferdehändler in Frankfurt an der Oder war und Schaubudenbesitzer in Perleberg. Sogar wie ich mich schon zum Stadtreisenden in der Konfektionsbranche emporgearbeitet hatte, ließ ich mir noch Blusenmodelle auf die Brust tätowieren, weil die Kundschaften die Dienstmädchen am liebsten vom lebenden Körper aussuchen. Aber jetzt musste ich mir alles herauskratzen lassen, trotzdem ich zuckerkrank bin. Schickt es sich denn für einen Berliner Kunstbeirat mit tätowiertem Körper herumzulaufen? Wie sieht denn das aus? Meine erste Tätowierung ist schon alt. Ihr Sujet hat viel Beachtung erregt, obwohl ich an diesem unschuldig bin. Ich saß im Arrest neben einem Lithografen, der sich erbötig machte, mir ein Stillleben auf den Rücken zu tätowieren. In Wirklichkeit aber stach er mir das porträtähnliche Bild unseres Obersten ein, wie mir dieser Kopf abwärts und mit herausgestreckter Zunge den Buckel hinunterrutscht. Tief den Buckel hinunter. Es war wohl meines Zellengenossen eigener Wunschtraum, den er mir da auf meine Reversseite applizierte, ohne dass ich die Unterschiebung merkte. Die anderen Häftlinge lachten sich halbtot über meine Ahnungslosigkeit. Sie umstanden den Grafiker und betonten unausgesetzt, wie gut die Weinflasche, der Gansbraten und die Blumenvase gelungen seien. Als das Werk fertig war, bedauerte ich, es nicht besehen zu können. Leider stand kein Spiegel in unserer Zelle. In der Nacht schwoll das Gemälde, es war mit Stiefelwichse eingestochen, der Gestalt an, dass ich mich zur Marodenvisite melden musste. Der Regimentsarzt erkannte sofort, wen das Porträt vorstellte und erstattete die Anzeige. Die Offiziersversammlung trat zusammen und ich musste vor ihr das Kunstwerk enthüllen. Meine Angabe, ich hätte nicht gewusst, was hinter meinem Rücken auf diesen gezeichnet werde, wurde kein Glauben geschenkt. Auch der Lithograf konnte nicht leugnen, dass es der Herr Oberst sei, der da rot geschwollen auf meiner Haut prangte. Der Oberst selbst fand sich zum Sprechen ähnlich und war so empört, dass er einen Schlaganfall erlitt. Das Tribunal sprach mir die Eignung zum Offiziersanwärter ab und verlängerte meine Haft. Bald aber musste ich freigelassen werden, da der Oberst gestorben war und man für die Trauerfeier ein Porträt brauchte. Außer auf meinem Rücken war keines vorhanden. Ein Maler kopierte die Zeichnung, während ich auf dem Kopfe stand. Die Kopie misslang. Und wenn die Witwe das Bild ihres Gottseligen sehen wollte, kam sie zu mir, küsste die teuren Züge und benetzte sie mit ihren Zähren. In einem Geschäftslokal am Galaterkai in Konstantinopel ließ ich mir 1906 ein Exzentrik auf den rechten Arm tätowieren. Ich habe es getan, erstens, weil ich gerade vom Militärdienst kam und mich nun tätowieren lassen konnte, wo und wie ich wollte, ohne dass mir eine Offiziersversammlung hineinzureden hatte. Zweitens, weil ich wissen wollte, ob das Tätowieren ohne Stiefelwichse weniger schmerzhaft sei. Und drittens, hauptsächlich, weil mich das Plakat überzeugte. Es war Englisch und Deutsch. Dieser Yankee imponierte mir. Der verstand es, seine Seeerfahrungen zu verwerten. Der kannte die Psyche der Seamen und Docker aller Nationen. Solch eine Verschwendung an Rufzeichen und Superlativen. Echt amerikanisch. Es war der Entschluss eines Augenblicks und ich stand dem ehemaligen Bootsmaat und Obertätowierer des Admiralschiffes Columbus, Klammer auf, USA, Klammer zu, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Amerika, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, persönlich gegenüber. Ich bat ihn, mir seine wundervollsten Muster zu zeigen. Zur freien Auswahl, nach persönlichem Geschmack, so wie es auf dem Plakate stand. Zu seinem allergrößten Leidwesen hatte Herr Alfred Löwenfeld aus Prosnitz das Album vor einer halben Stunde, so ein Pech, einem Schiffskapitän zur Ansicht geschickt. Er habe heute nur eine einzige Vorlage hier, den berühmten Negerartisten Bimbo. Ich schaute mir Bimbo an. Ein widerlicher Varieté-Neger mit einem Maul wie ein Schimpansengesäß und mit einer Krawatte, die wie eine verfaulte Erdbeere aussah. Bevor ich noch den Versuch machen konnte, mich zu verabschieden, hatte Alfred Löwenfeld meinen Arm bereits gepackt. Schon war die Kontur des ekelhaften Exzentriks von der Vorlage auf meine Haut abgedruckt, eine trübe Fabriktusche aus ihrem Günther-Wagner-Fläschchen in eine Reibschale geschüttet und ein Elektrisierapparat eingeschaltet. Mit etwas, was halb Injektionsspritze, halb Hohlnadel war, vom Apparat mit Elektrizität und aus der Farbschale mit Tusche gespeist wurde, fuhr er nun den Umriss des Niggers entlang, dass Blut und Tusche nur so spritzten. Die Hose wollte er schwarz anlegen, allein ich verzichtete energisch. Dagegen nützte mein Protest nichts, als er die schwarzen Glotzaugen grün umränderte. Sonst würde man doch in dem schwarzen Gesicht nicht sehen, dass es Augen sind. Er hatte recht und ich ließ mir giftgrüne Kreise in den Arm stechen. Während der Operation erzählte mir der alte amerikanische Bootsmaat vom Admiralschiff Columbus, dass er in Prosnitz bis zum vorigen Jahr ein Kolonialwarengeschäft hatte, aber bankrott wurde. Bei Nacht und Nebel fuhr er davon, wollte nach Palästina, wo er einen Neffen vermutete. Auf der Fahrt wurde er so seekrank, dass man ihn hier in Konstantinopel ausschiffen musste. Na, und da habe ich einen Norweger kennengelernt, dem hier die Tätowiererei gehört hat. Ich habe mir gedacht, das wäre etwas für mich. Und weil mir der Eskimo eingeredet hat, das Geschäft geht gut, habe ich ihm erzählt, ich soll in eine Exportfirma in Jerusalem als Kompagnon eintreten. Aber wenn er mir sein Geschäft übergibt, trete ich ihm meines ab und noch meine Fahrkarte. Er war einverstanden. Ich war mit ihm beim Notar, weil er eine regelrechte Vollmacht haben wollte, dass ich ihm meine Anteile von der Jerusalemer Firma abtrete. Welche Firma haben Sie denn genannt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Adresse. Das ist doch egal, nicht? Kurz und gut, er ist mit meiner Schiffskarte weggefahren. Zur Sicherheit habe ich noch die Anzeige gegen ihn erstattet, damit er nicht zurückkommen kann, und ich bin hier geblieben. Aber kein Mensch ist in den Laden gekommen. Ich bitte Sie, wer ist heutzutage noch so dumm, sich tätowieren zu lassen? Es war eine Pleite. Der Ganef hat mich hineingelegt. Nur diese rostige Maschinerie hat er mir dagelassen, mit der ich die schönste Blutvergiftung herbeiführen kann. Er stichelte gerade den verfaulten Erdbeerschlips, dass Kamin und Blut und Tusche eine schöne Schweinerei ergaben. Denken Sie sich meinen Verdruss mit den Behörden, wenn einer von meinen Kundschaften an Blutvergiftung stirbt. Niemand wäre in den Laden hereingekommen, wenn ich nicht das Plakat hätte machen lassen. Auf das fällt doch hier und da ein Trottel herein. Die Erschaffung Bimbus war zu Ende. Es tat weh, viel mehr als eingestochene Stiefelwichse. Garantiert schmerzlos, dachte ich schmerzlich. Nach 8 Tagen werde das vergehen, beruhigte mich Mr. Lionsfield. Ich müsse nur den Arm den ganzen Tag nach oben halten und viel Vaseline darauf schmieren. Tatsächlich ging nach längerer Behandlung durch einen hervorragenden Dermatologen die Geschwulst zurück. Nur die grünen Augen werden alljährlich rezidiv. Aber gerade wegen dieser stechenden Augen. Oh, wie sie stechen, ich weiß es am besten, haben die Frauen den tätowierten Nigger so lieb. Noch nach Jahren fragen sie mich, was macht dein Bimbo? Ist er immer noch so oft entzündet? Ich habe solche Erkundigungen in Gesellschaft nicht gern, weil man wissen will, wer dieser Bimbo ist und ich dann das schwarze Scheusal mit den grünen Augen herzeigen muss. Ende von Abschnitt 15.